Etwas lauert in Raphael, ebenso in Lydia, aber das ist am Anfang von José Luis Valles Film Workers nicht klar. Im Gegenteil, einen angepassteren Arbeiter kann man sich wohl kaum vorstellen. Tijuana, Mexiko. Raphael putzt in einer Glühbirnenfabrik seit 3 Jahrzehnten ohne Fehltag. Dann sitzt er vor seinem Chef, der Tag des Beginns seiner Rente, denkt er. Und das ist El Salvador. Ist das der Regierung? Woher kommen Sie? Fragt Raphaels Chef. El Salvador, sind Sie legal hier? Raphael schüttelt den Kopf. Nein, bitte nicht die Einwanderungsbehörde anrufen. Also keine Rente. Raphael muss weiterarbeiten. Er tut das, scheinbar widerstandslos. Die Welt, die José Luis Valle in Workers zeichnet, wirkt starr, als wären das keine Filmbilder, als hätte José Luis Valle Gemälde gezeichnet, die die absurden Formen von Ausbeutung in diesem System zeigen. Denn absurd kann man nicht nur Raphaels Schicksal nennen, dem die Rente verweigert wird, sondern auch Lydias Geschichte, seit Jahrzehnten stille Hausangestellte einer reichen Mexikanerin. Die vererbt nach ihrem Tod alles an ihren Windhund. Nur scheinbar wird Lydia das widerstandslos hinnehmen, weil sie, genau wie Raphael, noch eine vollkommen andere Seite hat. Workers ist voller Geheimnisse und geheimnisvoller Figuren. Ein Film mit unerwarteten Überraschungen und weitaus mehr als eine fatalistische Fabel über den Postkapitalismus. Wenn Mexiko, der südliche Nachbar der USA, sonst im Film auftaucht, dann in der Regel im Thriller-Genre als Hölle der Drogenkartelle, zuletzt in Ridley Scotts Film The Counselor. José Luis Valle beweist mit Workers, seinem Langspielfilmdebüt, dass Mexiko aber auch ganz andere Kinogeschichten auf Lager hat. Workers von José Luis Valle, bei uns im Original mit Untertiteln im Kino, herausragend. Da ist er, unser Star. Huh? Linda Lovelace. Lovelace. Der Star des Pornoklassikers Deep Throat, der 1972 zum Kassenhit wurde und den Mafia-Geldgebern an die 600 Millionen Dollar eingebracht haben soll. Ich peile Deep Throat 2, 3, 4 an. Amanda Seyfried spielt in Rob Epsteins und Jeffrey Friedmans Biopic Lovelace diese junge Frau, die aus einem strengen religiösen Elternhaus kommend direkt in den Fängen eines gewalttätigen Ehemanns landete. Lovelace erzählt Lindas Geschichte, die in ihrer Autobiografie beschrieb, wie sie mit Gewalt zum Dreh von Deep Throat gezwungen wurde. Jahre später revidierte Linda Lovelace dies, behauptete nun, von Feministinnen manipuliert worden zu sein und trat später dann wieder in Softpornofilmen auf. Eine Person, deren Widersprüchlichkeit aber am Ende des Films Lovelace unter den Tisch gekehrt wird. So kann auch die Besetzung mit Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, Sharon Stone und James Franco nicht verhindern, dass dieses Biopic über die Abgründe der frühen Pornoindustrie der 1970er Jahre merkwürdig bieder wirkt und am Ende gar mit einem Familien-Happy End aufwartet. Unglaublich, wie der Hollywood-Mainstream und nichts anderes ist Lovelace dahin immer wieder die Kurve kriegt. Lovelace, ein Film, der bei uns als DVD herauskommt, annehmbar. Was in Dorins Namen geht hier vor sich? Nun, das ist doch klar. Es ist mal wieder kurz vor Weihnachten und damit Zeit für ein neues Mammut-Tolkien-Werk von Peter Jackson. In diesem Jahr Hobbit, Teil 2, Untertitel Smaugs Einöde, der Mittelteil der Trilogie, in dem Bilbo Beutlin, der Hobbit, Zauberer Gandalf und die 13 Zwerge weiter auf dem Weg zum einsamen Berg sind, wo der Drache Smaug auf einem riesigen Goldschatz schläft. Zweck des Unternehmens: Wir sind die Zwerge Erebors und wir fordern unsere Heimat zurück. Smaugs Einöde ist ein Action-Abenteuer mit Riesenspinnen, üblen Orks und einem ziemlich erstaunlich hinterhältigen Elbenkönig. Kurzum, der Tod droht überall. Wenn ihr die Bestie weckt, werdet ihr uns alle vernichten. Der zweite Hobbit-Teil präsentiert wieder grandiose Bilder mit opulenten Landschaften. Doch all das opfert Peter Jackson am Ende der Action und den Effekten. Im ersten Teil der Trilogie vollbrachte der Filmemacher das Kunststück, zum Monumentalen als Kontrapunkt die Geschichte des Kleinbürgers Bilbo zu setzen, der sich in der gefährlichen Welt dort draußen beweisen muss. Doch jetzt verliert Filmemacher Jackson seinen Hobbit inmitten der vielen Parallelstränge der Geschichte immer wieder aus dem Auge. Und so verliert auch der Film seinen Charme, wenn die Effektmaschine überladene wie überlange Action-Szenen ausspuckt. Offensichtlich reicht die knapp 400 Seiten Romanvorlage doch nicht als Stoff für 3 dreistündige Filme wie seinerzeit Der Herr der Ringe. Da nützt auch nichts die Neuerfindung einer sexy Elbin namens Thoril, Lost-Serienstar Evangeline Lilly. Aber gut, man muss Herrn Jackson auch verstehen. Wer will schon ein Huhn vor der Zeit schlachten, wenn das mit den goldenen Eiern noch so problemlos klappt. Der Hobbit, Teil 2, enttäuschend.